Ist denn auch Wirklichkeit, was ich sah? O ihr guten Götter, schützet meinen Arm, stellt meinen Mut, und Taminos Herz wird ewigen Dank euch entgegenschlagen.